Kohlen-Peter bist du, Kohlenbrenner bleibst du, bist du selber Kohle bist du selber Kohle bist. Schau, der Zechiel, der macht's schlau, geht ins Wirtshaus und was er nicht verdient, das gewinnt er. Kohlen-Peter bist du, Kohlenbrenner bleibst du, bist du selber Kohle bist du selber Kohle bist. Schau, der lange Schlurker, der macht's schlau, kühn und keck tanzt er und die Mädels schauen ums Eck. Kohlen-Peter bist du, Kohlenbrenner bleibst du, bist du selber Kohle bist du selber Kohle bist du selber Kohle bist du selber Kohle bist. Wer durch Schwaben reist, der sollte einen Blick in den tiefen, dunklen Tannenwald wagen. Vielleicht erblickt er eines der sagenhaften Wichte oder Riesen, die hier hausen sollen. Auch die Bewohner dieser rauen Gegend heben sich von den Bewohnern der Städte ringsumher ab. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von der Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist. Ihre schwarzen Gewänder, ihre ungeheuren, eng gefalteten Pluderhosen, ihre Strümpfe und die spitzen Hüte, von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Die Leute hier beschäftigen sich mit Glasmachen, Holzhauen und Kohlebrennen. Hier nämlich im Schwarzwald lebte die Witwe, Frau Barbara Munk. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tod hielt sie ihren 16-jährigen Knaben nach und nach zu dem Geschäfte an. Der junge Peter Munk, ein schlauer Bursche, ließ es sich gefallen, weil er von seinem Vater auch nichts anderes gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere. Und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wusste aber nicht recht, was es war. Auch die Flößer auf der anderen Seite des Flusses waren der Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen herüberkamen mit stattlichen Kleidern und an den Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und aus ellenlangen kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich das als das vollendetste Bild eines glücklichen Menschen vor. Und wenn diese Glücklichen dann erst in ihre Taschen fuhren, ganze Hände voll Taler herauslangten und um 5 Gulden hin, 10 herwürfelten, so wollten ihm die Sinne vergehen und er schlich trübselig nach seiner Hütte. Denn an manchem Feiertagabend hatte er den einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen als der arme Vater Munk, als er, Gott hab ihn selig, noch lebte, in einem Jahr verdiente. Da gab es einen Flößer, ein dicker, großer Mann mit rotem Gesicht. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre 2-mal mit Bauholz nach Amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgehen mussten, stattlich herauffahren konnte. Wenn er im Wald so einsam vor seinem Köhler saß, dachte er oft an den Ezechiel und wie einfach doch alles für ihn sei und welch trübes Los er im Gegensatz dazu aus dem Lostopf des Schicksals gezogen hätte. So geht das nicht mehr weiter. Wenn ich nicht bald auf einen grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid. Wäre ich doch nur so angesehen und reich wie der dicke Ezechiel oder so kühn und so gewaltig wie der lange Schlurker, und könnte den Musikanten Taler statt Kreuzer zuwerfen, wie der Tanzbodenkönig, wo nur der Bursche das Geld her hat. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen ihm auch die Sagen von Leuten bei, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zu Besuch, und da wurde oft lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden waren. Da spielte nun oft das Glasmännchen eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, dann konnte er sich vielleicht noch des Versleins erinnern, dass man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen musste, wenn es erscheinen sollte. Schatzhausen im grünen Tannenwald ist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Mir mag der Rest des Spruches nicht einfallen. Wer ist denn reich? Wer könnte denn das Glasmännchen oder wer das auch immer sein mag? Wer mag den schon mal besucht haben? Bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Schatzhauser im grünen Tannenwald. Bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Mir mag der Rest des Spruches nicht einfallen. Wer ist denn reich? Wer könnte denn das Glasmännchen oder wer das auch immer sein mag? Wer mag den schon mal besucht haben? Bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Mutter, Mutter! Ja, mein Sohn? Was kann deine alte Mutter für dich tun? Mutter, was weißt du über diesen Glasgeist? Was? Na, über dieses Glasmännchen, durch das man reich und wohlhabend werden sollte. Reich? Man erzählt sich hier im Wald, dass das Glasmännchen schon vielen geholfen haben soll, die an einem Sonntag geboren wären. Na, die an einem Sonntag zwischen 11 und 2 Uhr geboren sind. Nur den Sonntagskindern, zeigt sich der Glasmann. Und Mutter, du erzähltest doch immer dem Vater, dass ich an einem Sonntage am Nachmittage geboren sei. Und Mutter, ist das die Wahrheit? Ja, ja. Du bist an einem Sonntagmittag in dieser Hütte hier zur Welt gekommen. Dann besuche ich den Glas. Na, wo wohnt denn? Wo finde ich denn den gnädigen Herrn Wünscheerfüller, den Glasgeist? Wo die Äxte der Männer nicht ins Holz fahren, sondern abspringen. Dort, wo die Tannen noch wilder stehen und noch größer sind als hier. Dass selbst an hellem Tage beinahe Nacht ist. Und sich selbst die Vögel vor dieser ewigen Tannennacht fürchten. Dort im Tannenbühl soll das Glasmännchen wohnen. Aber Peter, auch der böse große Holländer Michel soll dort in der Gegend sein Unwesen treiben. Vor dem muss man sich in Acht nehmen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, ließ Peter seine sich sorgende Mutter zurück, fest entschlossen zum Tannenbühl zu laufen. Er wusste zwar den vollständigen Spruch noch nicht, aber das würde sich schon richten lassen. Schließlich ist er ja ein Sonntagskind. Die Tannen wurden dichter, die Sonne neigte ihr Haupt schon hinter den Bergen des Schwarzwaldes hinab, als nach einer Stunde des schnellen Schrittes durch den dunklen Tannenwald er schließlich müde wurde und sich gerade noch ein Bett aus Moos und Reisig machen konnte. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Er träumte von einem Waldriesen, der die Bäume mit bloßen Händen ausreißen könne und der alleine in einer dunklen Waldhöhle lebte. Er träumte, dass man ihn des vielen Holzes wegen, das er nach Holland verschiffte, der Holländer Michel genannt wurde. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländermichel reiße ein paar Bäume nieder und reiche ihm mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren, grünen Flasche im Zimmer umherreiten. Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk! Kannst kein Sprüchlein reimen und bist doch am Sonntag geboren. Schlag 12 Uhr. Reime, dummer Peter, reime. In Holland gibt's Gold, könntet's haben, wenn ihr wollt, um geringen Sold. In Holland gibt's Gold, Gold, könntet's haben, wenn ihr wollt, um geringen Sold. Gold, Gold. Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk. Reime, Reime, Reime, Reime, Reime. Am Berge da stand ich still und schaute in das Tal. Da hab ich sie gesehen am Sonntag zum allerletzten Mal. Da fuhr es wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr und hastig raffte er sich noch mitten im Morgengrauen auf, stürzte aus seinem Reisigbett auf. Er wusste jetzt die letzte Zeile des Spruches. Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da hab ich sie gesehen am Sonntag zum allerletzten Mal. Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine Verbeugung und räusperte sich und sprach mit tiefer Stimme. »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glassmann! Mein Sprüchlein kenne ich nun!« Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es so hingehen. Ich komme, um ihr Rat zu holen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich. Ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit. Und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden. Und wenn ich oft andere sehe, wie weit die es in kurzer Zeit gebracht haben. Wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu. Peter, sag mir nichts von diesen. Was haben sie davon, wenn sie hier ein paar Jahre dem Scheine nach glücklich und danach desto unglücklicher sind? Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben das ehrbare Handwerk auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt. Nein, Müßiggang weiß ich wohl, Herr Schatzhauser im Tannenwald. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aber das könntet ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt und die Glasleute und Flözer und Uhrmacher und alle sind angesehener. Hochmut kommt vor dem Fall. Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Und was gilt's? Wenn du ein Glasmann wärst, möchtest du gern ein Holzherr sein. Und wärst du Holzherr, so stünde dir des Flözers Dienst oder des Amtsmanns Wohnung an. Aber es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, drei Wünsche zu gewähren. Die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also jetzt etwas, Aber Peter, etwas Gutes und Nützliches. Heisa! Ihr seid ein treffliches Glasmännlein und mit Recht nennt man euch Schatzhauser. Denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nu, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt. So will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne als der Tanzbodenkönig und immer so viel Geld in der Tasche habe als der alte Ezechiel. Du Tor, welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben. Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur fürs Wirtshaus ist? Und wie das des elenden Tanzbodenkönigs dort bleibt, dann hast du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald, mit allem Zubehör und Geld, sie zu leiten. Sonst nichts? Nun, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Oh, du dummer Kohlenmunk, Peter. Pferd, Wägelchen. Verstand, sag ich dir. Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du dir wünschen sollen, aber nicht Pferd und Wägelchen. Nun, werd nur nicht so traurig. Wir wollen sehen, dass es auch so nicht zu deinem Schaden ist. Denn der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister. Nur hättest du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können. Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst dazu gekommen. Aber Herr Schatzhauser, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nötig ist, wie ihr meinet. Nichts da. Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mach dich auf den Weg nach Hause. Hier sind 2000 Gulden und damit genug. Und komm mir nicht wieder, um Geld zu fordern, denn dann müsste ich dich an die höchste Tanne aufhängen. So habe ich's gehalten, seit ich in dem Wald wohne. Vor 3 Tagen aber ist der alte Winkfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin gehe morgen früh und mach ein Gebot auf das Gewerbe, wie es recht ist. Halt dich wohl, sei fleißig und ich will dich zuweilen besuchen und dir mit Rat und Tat an die Hand gehen, weil du dir noch keinen Verstand erbeten. Aber, und das sag ich dir ernstlich, dein erster Wunsch war böse. Nimm dich in Acht vor dem Wirtshaus laufen, Peter. Es hat noch bei keinem lange gut getan. Das Männlein hatte, während es dies sprach, eine neue Pfeife vom schönsten Beinglas hervorgezogen, sie mit gedörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen, zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog es ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als es damit fertig war, bot es dem Peter freundlich die Hand, gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg, rauchte und blies immer schneller, und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischem Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln verschwebte. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus, und der dicke Ezechiel saß schon hinter der Messkanne und knöchelte um Kronthaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten, und siehe, seine Tasche strotzte vor Silber und Gold. Verspielte er noch an demselben Abend 20 Gulden, und nichtsdestoweniger rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch 100 Taler drin wären. Als Peter sah, wie angesehen er war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel wie er. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber genau so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie der dicke Ezechiel, und gerade dieser war es, an welchen er sein Geld verspielte. Und wenn er 20, 30 Gulden auf einmal verlor, so hatte er alsbald wieder das gleiche Geld in der Tasche, wenn sie der Ezechiel einstrich. Neben den Gulden, die er beim Spiel verlor und auf wunderbare Weise wieder gewann, hatte das Glasmännlein ihm ja auch noch eine Glashütte in Aussicht gestellt. Er ging also in den Unterwald, wie ihm das Glasmännchen geheißen hatte, und besuchte die Hütte vom alten Winkfritz. Der ward gerade gestorben, und alsbald wurde Peter mit den Erben handelseinig und übernahm die Glashütte samt den Arbeitern, die er an jenem Tage vorfand. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich, in die Hütte hinabzusteigen, ging dort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, guckte dorthin, sprach dies und jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten, und seine größte Freude war es, das Glas fließen zu sehen. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald, und man nannte ihn öfter Spielpeter, denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Seine Hütte besuchte er indes immer seltener. Seine Arbeiter machten dies, machten jenes, zankten, machten Späße und wussten nicht so recht, wer welche Aufgabe hatte. Wenn Peter Munk mit ihnen schimpfte, schauten sie recht eindrucksvoll und machten, was sie wollten, zankten, lachten und so fort. Und nach einigen Monaten geschah ein wunderliches Rechenexempel im Wirtshaus. Denn eines Sonntags kam er angefahren ins Wirtshaus und die Leute streckten schon die Köpfe durch die Fenster und der eine sagte, da kommt der Spielpeter. Peter Munk trat in die Wirtsstube, fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben angefüllt mit Gulden. Er setzte sich an den Tisch des dicken Ezechiel, gewann, verlor hin und her, bis es Abend wurde. Die anderen gingen schon nach Hause, auch der Ezechiel wollte langsam gehen. »Mir ist genug. Ich will nach Haus, zu Frau und Kind.« Sei kein Spielverderber, lass uns noch eine Runde knöcheln, den Satz um 5 Gulden. Mit einer Runde soll's genug sein. Also, komm, her mit den Würfeln. Für diesmal hast du gewonnen. Ja, jetzt geht's erst gut an. Schon wieder. Heute hast du das Glück beim Kramer gekauft. Aber gleich. Heute ist ein Glückstag. Pasch, wieder verloren. Leih mir noch grad 5 Gulden. Ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen. Hier, yeah. Und wenn es 100 Gulden sind, aber pass gut drauf auf. Mist, wieder verloren. Mit mir geht's bergab. Halb im Traum fuhr Peter mit der Hand in die Tasche, aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche, aber da fand er auch nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus, und jetzt erst gedachte er seines ersten eigenen Wunsches, immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie der dicke Ezechiel. Ezechiel hatte nichts mehr und er auch nicht, wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Ezechiel sahen sich staunend an, als er immer noch suchte und kein Geld finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keines habe. Aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schwuren, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sich standhaft, aber der Schein war gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen, und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem Frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen, und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her und warfen ihn zur Tür hinaus. Trübsinnig schlich Peter seiner Hütte im Wald zu. Aber auch seine Glashütte kam nach und nach in Verfall, und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer brauchen konnte, aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis gekauft, wohin man es am besten verkaufen könne. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Ins Wirtshaus konnte er jetzt nicht mehr gehen. Einsam und auf Ellbogen gestützt in sich versunken, trank er und trank, um den Schrecken und den Gram über den Verfall seiner Glashütte und seines Vermögens vergessen zu machen. Da geriet er in Zorn und Eifer, vermaß sich hoch und teuer und schwur. Was tue ich nun mit Pferd und Wägelchen? Was nützt mich die Hütte und all mein Glas? Selbst dass ich noch ein elender Köhlerbursch war, lebte ich froher und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wann der Amtmann kommt und meine Habe schätzt und mich pfändet der Schulden wegen. So? So? Ich also soll schuld daran sein, wenn du unglücklich bist? Ist dies der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich auch so töricht wünschen? Ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht, wohin dein Glas verkaufen? Sagte ich dir nicht, du solltest behutsam wünschen? Verstand, Peter, Klugheit hat dir gefehlt. Was? Verstand und Klugheit? Ich bin ein so kluger Bursch als irgendeiner und will es dir zeigen, Glasmännlein. Hab ich dich jetzt, Schatzhauser, im grünen Tannenwald? Und den dritten Wunsch will ich jetzt tun, den sollst du mir gewähren. Und so will ich hier auf der Stelle 2 mal 100.000 harte Taler und ein Haus und... Ah, oh weh, aua! Mit dir ist's aus, Peter Munk. All deine Herrlichkeit ist zu Ende. Und das hätte ich dir schon damals sagen können, als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg liefst. Da siehst du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rat verachtet. Aber versuch es einmal mit mir. Ich habe Mitleid mit deinem Schicksal. Noch keinen hat es gereut, der sich an mich wandte. Und wenn du den Weg nicht scheust, morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst. Was hatte ich für einen schlechten Traum? Mutter! Mutter, bitte bring mir einen kalten Lappen. Peter, was ist mit dir passiert? Hab gegen den dicken, verfluchten Ezechiel im Spiel verloren, oh dieser Schurke. Habt ihr gerauft dabei? Schau, deine Schulter ist ganz blau. Mein Junge, was hast du da gemacht? Nein, der Ezechiel, der Halunk, hat mich des Zauberns beschuldigt. Und gerade in diesem Augenblick wollte der Wirt die Zeche bezahlt haben. Und ich greife in meine Taschen und die waren leer. Das verstehe ich nicht. Ist auch einerlei. Wir hatten beide kein Geld mehr und der Wirt... Und der Ezechiel haben so ein Geschrei gemacht. Der Ezechiel wollte nur von seiner Zecher weglenken. Na, die haben gesagt, dass sie mich anzeigen. Und ein Verfahren soll es auch noch geben. Mein Junge, du machst mir Sorgen. Was muss doch immer in dieses verdammte Wirtshaus laufen und diese verfluchten Würfel... Mutter. Ach, der gute alte Munk, dein Vater, war ein braver Kohlenbrenner. Das war er, als ich ihn kennenlernte. Und Kohlenbrenner war er, als er starb. Warum, mein Junge, machst du nur so Sachen? Wärst auch ein braver Kohlenbrenner geblieben, hätten dann jetzt nicht solche Sorgen. Mutter, du hast mir doch mal von dem Holländer Michel erzählt. Das Glasmännchen hat uns kein Glück gebracht. Ich gehe zu ihm. Der hat Geld. Der ist böse, der Michel. Bleib hier. Ich muss gehen. Du machst nur noch alles schlimmer. Peter, bleib. Ich gehe. Peter. Peter. Peter, bleib hier. Peter. Peter, bleib hier. Peter. Bleib hier. Peter. Peter, bleib hier. Peter, bleib hier. Peter. Bleib hier. Bleib hier. Holländer Michel! Herr Holländer Michel! Kommst du? Haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen? Nur sei ruhig. Dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännlein, von dem Separatisten und Frömmler her. Wenn man schenkt, muss man gleich recht schenken und nicht wie dieser Knauser. Doch, Komm, folge mir in mein Haus. Dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden. Handelseinig? Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen. Und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück. Wozu soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du es im Kopfe empfunden, als sich letzthin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Was? Sag an! Was hat dir wehgetan, als sie dich im Wirtshaus einen armen Kohlenbrenner nannten? Nun dann raus mit dem Unruhestifter, raus mit einem weichen, ängstlichen Herzen. Mein Herz? Und was weiß, dass dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Dein Herz, auch wieder dein Herz, und weder deine Augen noch deine Zunge, sondern dein Herz. Du hast dir es, wie man richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen. Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir wehe. Du freilich, du armer Schelm, kannst nichts dagegen tun. Aber gib mir das kaum pochende Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast. Euch, mein Herz! Da müsste ich ja sterben auf der Stelle, nimmermehr! Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding. Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertür und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat. Aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen aus Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben. Schau, diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben. Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust? Ein kaltes Herz aus Stein. So, ein kaltes Herz. Aber horch mal, Herr Holländer Michel, das muss schon gar kalt sein in der Brust. Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dir die Wärme nichts. Da hilft ein guter Kirschengeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleid noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. Und das ist alles, was ihr mir geben könntet? Ich hoffe auf Geld und ihr wolltet mir einen Stein geben? Nun, ich denke, an 100.000 Gulden hättest du fürs Erste genug. Wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden. 100.000? Nun, so poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel, gib mir den Stein und das Geld. Und ihr könnt mir die Unruhe aus dem Gehäuse nehmen. Dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist. Komm, lass uns noch eins trinken und dann will ich das Geld auszahlen. So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Kohlenmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns. Und siehe da, er saß in einem schönen Wagen und fuhr auf einer breiten Straße dahin. Und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt so zum letzten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, auch konnte er keine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen, denn es war ihm alles gleichgültig. So fuhr er 2 Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als den Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil und seine Augen und Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste und zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Als er von Straßburg herüberfuhr und den dunklen Wald seiner Heimat erblickte, als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten, jene freundlichen, treuen Gesichter der Schwarzwälder sah, als sein Ohr die heimatlichen Klänge stark, tief, aber wohltönend vernahm, da fühlte er schnell an sein Herz, denn sein Blut wallte stärker und er glaubte, er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich. Aber wie konnte er nur so töricht sein? Er hatte ja ein Herz aus Stein, und Steine sind tot und lächeln und weinen nicht. Er merkte mit seinem Verstand, dass sein Leben öder und leerer geworden war, seit er das Herz aus Stein in seiner Brust hatte. Deshalb beschloss er, wieder zum Holländer Michel zu gehen. Der nahm ihn mit Freundlichkeit auf. Gereist bin ich nun und habe alles gesehen. Ist aber alles dummes Zeug. Und ich hatte nur Langeweile. Überhaupt, euer steinernes Ding, das ich in der Brust trage, schützt mich zwar von euch. Ich erzürne mich nie, bin nie traurig, aber ich freue mich auch nie. Und es ist mir, als wenn ich nur halb lebte. Könntet ihr das Steinherz nicht ein wenig beweglicher machen? Oder gib mir lieber mein altes Herz. Ich hatte mich in 25 Jahren daran gewöhnt und wenn es zuweilen auch einen dummen Streich machte, so war es doch munter und ein fröhliches Herz. Wenn du einmal tot bist, Peter Munk, dann soll es dir nicht fehlen. Dann sollst du dein weiches, rührbares Herz wieder haben. Und du kannst dann fühlen, was kommt. Freude oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr dein werden. Doch Peter, gereist bist du wohl, aber so wie du lebtest, konnte es dir nichts nützen. Setze dich jetzt hier irgendwo in den Wald, baue ein Haus, heirate, treibe dein Vermögen um. Es hat dir nur an Arbeit gefehlt, weil du müßig warst und schiebst jetzt alles auf dieses unschuldige Herz. Peter sah ein, dass Michel recht habe, was den Müßiggang beträfe, und er nahm sich vor, reich und immer reicher zu werden. Michel schenkte ihm noch einmal 100.000 Gulden und entließ ihn dann als seinen guten Freund. Peter versah sich jetzt aufs Geldverleihen und auf den Holzhandel. Er lieh nur Geld auf 10% und konnte einer nicht gleich zahlen, dann ließ er sein Haus pfänden. Hin und wieder belagerten die so um jede Grundlage Beraubten sein Haus. Die ließ er von einem Knecht verjagen, um seine Ruhe zu haben. Endlich kam Peter auf den Gedanken zu heiraten. Eines Tages hörte er, die schönste und tugendsamste im ganzen Wald sei des armen Holzhauers Tochter. Sie lebe still und für sich und besorge geschickt und emsig ihres Vaters Haus und lasse sich nie auf dem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten und Kirchweih. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwaldes hörte, beschloss er, um sie zu werben. Ein Herz aus Stein, dann ließ es nicht erreichen. Peter, sieh doch ein, lässt sich nicht erreichen. Der Vater der schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn mit Staunen und erstaunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Herr Peter und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besann sich auch nicht lange, denn er meinte, all seine Sorge und Armut werde schon sein Ende haben, sagte zu, ohne die schöne Lisbeth zu fragen, und das gute Kind war so folgsam, dass sie ohne Widerrede Frau Munkin wurde. Am Anfang ging alles gut, aber bald merkte Lisbeth, dass ihr Mann mürrisch, gleichgültig und gefühllos gegen andere war. Den Armen gab er kein Kreuzerlein und auch bei ihr hatte er immer etwas auszusetzen. Bald gefiel ihm ihr Gesang nicht, bald hatte er etwas an ihrer Haarpracht auszusetzen. Lisbeth wurde darüber immer trauriger und griesgrämiger und ihr Gesicht wurde fahl. Und ihre Augen verloren den Glanz. Ein Herz aus Stein kann Lisbeth nicht erreichen. Bete sie doch ein, lässt sich nicht erweichen. Gib dir keine Mühe. Peter, es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald. Und nun geht sie fort. Herr Schatzhauser! Wo seid ihr? Herr Schatzhauser! Herr Schatzhauser! Wo seid ihr? Herr Schatzhauser! Elender, was würde ich darum geben, wenn ich deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte? Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere. Und strengere, denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft. Und hab ich mein Herz verkauft, so ist niemand dran schuld als du und deine betrügerischen Schätze. Du tückischer Geist, hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei einem anderen Hilfe suchte und auf dir liegt die ganze Verantwortung. Ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrevelt. Ich gebe dir 8 Tage Frist. Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme dein Gebein. Peter schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er suchte überall nach Lisbeth, im Keller, auf dem Boden, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Lisbeth war weg. Den anderen Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen. Dort traf er wieder den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm und sie sprachen über dies und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und schließlich auch vom Tod und wie hier und dort einer so schnell gestorben sei. Na, was hältst du vom Tod? Na, der Leib wird begraben und die Seele fährt zur Hölle oder in den Himmel. Also begräbt man das Herz auch? Ei, freilich, das wird auch begraben. Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat? Was willst du damit sagen? Meinst du, ich habe kein Herz? Oh, Herz genug, so fest wie Stein. Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr? Pocht nicht mehr. Wenigstens nicht hier in meiner Brust. Aber sage mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen? Was bekümmert dich dies, Peter? Hast ja auf Erden vollauf zu leben und damit genug. Das ist ja gerade das Bequeme in unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken. Wohl wahr, aber man denkt doch daran. Und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war. Nun, gut wird es uns gerade nicht gehen. Habe mal einen Schulmeister darüber gefragt und er sagte mir, dass nach dem Tode die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die Leichten steigen auf und die Schweren sinken hinab. Und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben. Na, freilich. Und es ist mir oft selbst unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke. Peter wollte schlafen gehen, doch die Drohung des Waldgeistes und das Gespräch mit Ezechiel machten ihm wieder schreckliche Träume. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt. Dein ist ein Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. von mir, Peter Munk? Ich habe noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser. Können Steinherzen noch wünschen? Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst. Und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber ihr habt mir doch 3 Wünsche zugesagt. Einen habe ich immer noch übrig. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist. Aber wohlan, ich will hören, was du willst. So nehmet mir den toten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz. Hab ich den Handel mit dir gemacht? Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort. Bei ihm musst du dein Herz suchen. Ach, er gibt es nimmer zurück. Du dauerst mich, so schlecht du auch bist. Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen. So höre, dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List. Und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm und tue, wie ich dir heiße. Hier, nimm dieses Kreuzchen aus Glas. Am Leben kann er dir nicht schaden und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du dann, was du verlangt hast, erhalten? So komm wieder zu mir an diesen Ort. Peter Munk nahm nun das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis ein und ging wieder nach Holländer Michels Behausung. Er rief 3-mal seinen Namen und alsbald stand der Riese wieder vor ihm. Dein Weib ist dir davon? Sei froh, dass der hässliche Besen endlich weg ist. Brauchst du Geld? Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Goldes heraus, die er auf den Tisch hinzählte. Du bist ein loser Vogel, Michel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz. Und? Ist es denn nicht so? Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann dich etwas reuen? Du hast mein Herz nur stillstehen lassen. Aber ich hab es noch wie sonst in meiner Brust und Ezechiel auch. Der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können. Aber ich versichere dir, du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir gehalten haben, solche kalte Herzen wie du und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer. Hey, wie dir das Lügen von der Zunge geht. Das mache du einem anderen weiß. Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu. Aber zaubern kannst du nicht. Komm herein und lies die Zettel alle und jenes dort. Schau, das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen? Und doch ist es aus Wachs. So schlägt dein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht. Aber ich will es dir beweisen. Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist. Hier, ich setze dir wieder dein lebendiges Herz ein und nehme das aus Stein raus und dann wirst du merken, was dein Herz ist. Wie ist es dir jetzt? Wahrhaftig, du hast doch recht gehabt. Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne. Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen. Gemach, Holländer Michel. Hier, sieh dies Kreuz aus Glas. Mit Speck fängt man Mäuse und diesmal bist du der Betrogene. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wand sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, dass es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter aber fürchtete sich, Es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klimmte vor Angst getrieben die Felswand hinan. Denn er hörte, dass Michel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu. Ein schreckliches Gewitter zog auf. Blitze fielen links und rechts an ihm nieder und zerschmetterten die Bäume. Aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig, aber nur darum, weil es pochte. Dann sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Lisbeth und an seine alte Mutter und er weinte heftig. Ein Herz aus Stein kann Lisbeth nicht erreichen. Bete sie doch ein. Er kam an Glasmännleins Hügel. Der Herr Schatzhauser saß unter dem Tannenbaum und rauchte aus einer kleinen Pfeife. Tannen schwanken im Wind, Tannen rauschen im Wind, Tannen rauschen im Warum Wind. Warum weinst du, Kohlenpeter? Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust? Ach, Schatzhauser, als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken als das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt und ihr wisst es ja selbst. Das Geld und der Müßiggang haben dich verderbt, bis dein Herz zu Stein wurde. Nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut, so könnte ich schon noch etwas für dich tun. Will nichts mehr. Mit mir ist es aus. Kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt tun? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan, und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht, ich Ungeheuer. Lisbeth, meine Frau, schlaget mich lieber tot, Herr Schatzhauser, dann hat mein elend Leben mit einem Mal ein Ende. Er nahm ganz ruhig sein Pfeifchen aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras, sein Leben war ihm nichts mehr. Kohlenpeter Munk, Kohlenpeter bist du, Kohlenbrenner bleibst du, bis du selber Kohle bist. Lisbeth? Mutter! Bist. Sie wollen dir verzeihen, weil du wahre Reue fühlst und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du 10 Tonnen Goldes hättest. So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen. Das prachtvolle Haus des reichen Peters stand nicht mehr. Der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit. Dorthin ging jetzt ihr Weg und der große Verlust bekümmerte sie nicht. Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen. Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden und alles darin war einfach, aber gut und reinlich. Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen und so kam es, dass er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Land. Er zankte nie mehr mit Lisbeth, ehrte seine Mutter und gab den Armen, die an seiner Tür pochten. Als Lisbeth nach einem Jahr einem schönen Knaben das Leben schenkte, ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte noch einmal sein Sprüchlein. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Herr Schatzhauser, hört mich doch. Ich will ja nichts anderes, als dass ihr Taufpate werdet, bei meinen Söhnlein. Aber er gab keine Antwort. Nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tannen und warf einige Tannenzapfen herab ins Gras. Peter steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause. Aber als er zu Hause das Sonntagsgewand auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und die Kleider in den Kasten legen wollte, da fielen 4 stattliche Goldrollen heraus. Und als man sie öffnete, waren es lauter gute neue badische Taler und kein einziger falscher darunter. Und das war das Pattengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter. So lebten sie still und unverdrossen fort. Und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte und sein Sohn ein junger Mann wurde, ging er mit ihm öfter zum Tannenbühl, wo die mächtigen Tannen stehen und wo er das Glasmännchen das erste Mal rief. Er nahm seinen Sohn beiseite und erzählte ihm von einem Glasgeist, der hier nach einer alten Sage hausen sollte. Das kalte Herz von Wilhelm Hauff in einer Fassung von www.theateraufcd.de. Kohlenpeter, Jochen Servatius. Glasmännchen, Susanne Hopf. Holländer Michel, Thomas Kust. Mutter, Petra Servatius. Erzähler, Martin Schliederer. Ezechiel, Adam Feher. Produktion, Textbearbeitung und Regie Martin Schliederer. Musik Anne Ziedert. Gesang Gertrud Eichinger. Wilhelm Hauff hebt sich mit seinem Stil von den Märchen von Grimm und Andersen deutlich ab. Seine romantischen mittelalterlichen Fantasiegeschichten mit gutem Ausgang reißen uns mit. Das kalte Herz entführt uns in den tiefen, dunklen Tannenwald des Schwarzwaldes. Peter Munk ist unzufrieden mit seiner Situation. Er verkauft sein Herz an den Holländer Michel, der ihm dafür ein kaltes Herz einsetzt. Wird er sein menschlich fühlendes Herz mit Hilfe des Glasmännchens zurückbekommen? Hören Sie selbst in dieser Produktion des gemeinnützigen Vereins www.theateraufcd.de, eingetragener Verein. Diese CD darf zu nicht kommerziellen Zwecken kopiert und verbreitet werden. Selbstverständlich können Sie unsere Arbeit auch weiter unterstützen. Weitere Informationen dazu und zum Verein im Internet unter www.theateraufcd.de. Hier finden Sie auch alle anderen Hörspiele wie Lenz, Tasso, Faust und die Verwandlung als frei downloadbare MP3-Dateien. Wir freuen uns, Sie auf unserer Internetseite begrüßen zu dürfen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh